Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 6. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. Nachdem Paulus gesagt hat, ergreift ihr Partei, fährt er fort: Wenn das zutrifft, ist dies ein Beweis dafür, dass ihr euer Leben auf euch selbst konzentriert lebt. Oh, er redet wieder davon, dass man von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. Er sagt, ihr seid auf euch konzentriert und werdet von der Denkweise des Fleisches beherrscht. Ach Reinhard, ich glaube, Paulus liegt hier falsch. Wie kann er sagen, dass ich auf mich selbst konzentriert bin, wenn ich mich darauf konzentriere, der anderen Person zu helfen, die im Recht ist? Woher weißt du, welche Person Recht hat? Wie kannst du wissen, was im Herzen eines Menschen vorgeht? Wir wissen es nicht. Wir müssen aufhören, über Menschen und Situationen zu urteilen, denn nur Jesus kennt diese Dinge. Die Wahrheit ist, wenn wir Partei ergreifen, entscheiden wir uns dafür zu urteilen, wer Recht und wer Unrecht hat. Das ist also egozentrisch. Ich weiß, ich entscheide, ich mache, was ich will. Aber weißt du, was das Schlimmste in diesem ganzen Satz ist, den Paulus sagt, zumindest nach meinem Verständnis? Das Schlimmste ist, wie er diesen Vers abschließt. Und ihr verhaltet euch wie Ungläubige. Wie sollen wir die Ungläubigen mit dem Evangelium erreichen, wenn wir uns wie sie verhalten? Wir müssen Licht sein, um die Finsternis zu verändern. Wir können nicht Finsternis sein, um die Finsternis zu besiegen. Ich erinnere mich daran, als Gott mich eines Tages aufweckte und mir sagte, dass er sehr traurig darüber ist, wie schlecht ihn seine Kinder repräsentieren. Wenn du also Partei ergreifst, verhältst du dich tatsächlich wie ein Ungläubiger. Gehen wir zu Vers 4. Denn wenn ihr euch in Gruppen aufteilt, eine Paulusgruppe und eine Apollosgruppe, verhaltet ihr euch wie Menschen ohne den Einfluss des Geistes. Nach meinem Verständnis zeigt diese Aussage die wahre Größe des Apostels Paulus. Denn es gab eine Gruppe von Menschen, die sagten, ich gehöre zu Paulus. Da hätte Paulus auch sagen können, hey, hört zu, Leute, ich habe diese Gemeinde gegründet, ich bin hier der Mann Gottes, hört auf mich, hört auf, mich mit anderen Leuten zu vergleichen und zu denken, dass die anderen genauso gut sind wie ich. Paulus sagte ihnen, dass es sogar falsch ist, sich auf seine Seite zu stellen. Er sagte ihnen nicht nur, dass es falsch ist, sondern auch, dass sie jetzt ohne den Einfluss des Geistes handeln. Wir werden später sehen, warum das so wichtig ist. In dieser Gemeinde in Korinth musst du Folgendes verstehen. Es gab Menschen, die bestimmte Diener über andere Diener stellten. Genau das, so sagt Paulus, darf niemals geschehen, denn das entspricht nicht dem Geist Gottes. Der Heilige Geist wird das nie tun, denn er weiß, dass sich alles um Jesus dreht. Es geht weder um Paulus noch um jemand anderen. Also schreibt Paulus in Vers 5 weiter und sagt, wer ist eigentlich Apollos oder wer ist Paulus? Sind wir nicht beide nur Diener, durch die ihr unsere Botschaft geglaubt habt? Du siehst also, Apollos und Paulus waren Partner im Dienst. Offensichtlich haben sie beide zusammen das Evangelium gepredigt, was Paulus hier auch sagt. Doch Paulus stellt hier klar und deutlich fest, dass weder er noch Apollos wichtig sind. Das ist wirklich interessant. Er sagt, wer ist eigentlich Apollos und wer ist Paulus? Dann sagt er, dass sie beide Diener sind. Hör zu, wenn Paulus und Apollos beide Diener sind, bedeutet das, dass es einen Meister geben muss. Wenn es einen Meister gibt, kannst du nicht auf der Seite eines Dieners stehen, du musst dich auf die Seite des Meisters bringen. Genau das ist der Punkt, den Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Er versucht ihnen zu sagen, dass sie in dem Moment, in dem sie sich auf die Seite von einer Person stellen, die Gott verwendet, eigentlich nicht verstehen, dass es nur um den Herrn geht. Paulus hat sich selbst nie als den großen, mächtigen Apostel und Mann Gottes gesehen. Paulus verstand, dass er nichts anderes war als ein Diener des höchsten Gottes. Und als Diener des höchsten Gottes wusste er, dass er Gott und nicht den Menschen Rechenschaft ablegen muss. Auf wessen Seite stehst du? Wenn Menschen im Streit sind und versuchen, dich auf eine Seite zu ziehen, sag ihnen ganz einfach: Ich sage euch, für wen ich Partei ergreife, ich stelle mich auf die Seite des Herrn, denn alle anderen sind nichts weiter als Diener, auch wenn sie die mächtigsten und wunderbarsten Menschen Gottes sind. Ich habe schon zu viele Situationen in Gemeinden erlebt, in denen Menschen gezwungen wurden, Partei zu ergreifen. Das ist ein Zeichen von Unreife. Tu das nicht. Bis morgen.